Ready? Yes. Let's go down to the car. Notruf bei der Feuerwehr in Portsmouth. Einsatzleiter Travis Garrett muss sich noch schnell die Schuhe binden, dann die Treppe runter zum Wagen. I'm coming. Okay. Zwei jüngere Kollegen sind schon an den Stangen runtergerutscht und mit dem großen Rettungswagen los. Die Einsätze wegen Überdosen sind Routine geworden. Täglich sind die Sanitäter dafür unterwegs. I would send one in route just because. Unvergessen ein Tag im vorigen Herbst. 17 Überdosen in 24 Stunden allein bei der Feuerwehr. Die beiden anderen Notfalldienste nicht mitgezählt. Und das in Portsmouth, Ohio, einer Kleinstadt von 20.000 Einwohnern. Painkillers. Die Opiatkrise in den USA. Feature von Lorenz Ollhäuser. Auslöser der Krise sind Opiate und ihre halbsynthetischen Verwandten, die Opioide. Oft sind es Schmerzmittel, entweder von Ärzten verschrieben oder auf dem Schwarzmarkt gedealt, vorzugsweise Oxycontin. Mittlerweile aber ist meistens Heroin der Grund, häufig mit Fentanyl gestreckt. Fentanyl ist zigmal stärker als Heroin. Für den User macht das die Dosierung unberechenbar. Entsprechend steigt die Zahl der Überdosen oder ODs, wie sie hier sagen. Zeitweise wissen sie gar nicht mehr, wohin mit den Leichen. Halten vor einer Kneipe neben ein paar Motorrädern. Der große Rettungswagen ist schon da. Jetzt kommt Polizei dazu, zur Sicherheit. Auch Travis selbst trägt immer eine Waffe. Car 2, we need engine 2 to respond to this scene. Drin liegt ein großer, schwerer Mann flach auf dem Rücken. Das Gesicht aschfahl, den Hinterkopf in einer Blutlache. Könnte tot sein. Aber er schnappt ab und zu nach Luft. An die Arbeit. Puls, Blutdruck, Blutzucker checken. Über 120 Menschen sterben zurzeit in den USA an Überdosen, jeden Tag. Ein Vielfaches davon wird gerettet und in Krankenhäuser gebracht. Wenn schlechtes Heroin auf den Markt kommt, merken es die Rettungsdienste als Erste. Die Crack-Epidemie der 80er Jahre wütete vor allem in den schwarzen städtischen Vierteln. Von den Abhängigen hieß es damals meist, sie seien selbst schuld. Das ist jetzt anders, denn es trifft vor allem die weiße Bevölkerung. Hillbilly-Heroin hat man die starken Schmerzmittel getauft, von denen Hunderttausende abhängig wurden. Okay. My name is Charles Vance. Charles Vance. I am a native of Boone County, West Virginia. Geboren in Boone County, West Virginia. Charles habe ich vor dem Gerichtsgebäude von Madison, West Virginia getroffen. Er sieht aus wie so viele hier, die auf Droge sind. Achselshirt über dem mageren Oberkörper, Cargo-Shorts, reichlich Tattoos und schlechte Zähne. Charles ist 40 und seine Geschichte ist typisch für seine Generation. I joined the Navy in 2001. Mit 17 zur Marine gegangen. Was the aviation ordnance. We built bombs and wir haben da Bomben und sowas gebaut. And while we were in the Gulf, im Golfkrieg von einer Leiter gestürzt, einen Wirbel gebrochen. And I hurt one of my vertebrae in my lower back. And after nach der Entlassung hierhin zurück, geheiratet und guten Job in der Mine gekriegt. Moved back here, got married and I took a job underground. And underground, I, aber unter Tage wieder verletzt. Zum Arzt gegangen, doctor, hat mir Vicodin extra stark verschrieben. Wrote me a prescription of Vicodin ES. Vicodin besteht aus dem Opiat Hydrocodon und Paracetamol. And I took it as normal, you know. Dachte, das sei normal. But then I started abusing a little bit. Später habe ich es übertrieben, weil es die Schmerzen wegmachte und ich besser arbeiten konnte. The pain. Then the coal industry went under. Dann ging es mit den Kohleminen bergab. Das Hydrocodon wirkte nicht mehr, also auf Oxycontin umgestiegen. Damals wurden wir hier damit überschüttet. Oxycontin ist Oxycodon, ein starkes Opioid. I got divorced and it just progressed from there. Dann Ehe geschieden und so ging es immer weiter. Hemmed up in a crime that I had no part Über ein Jahr im Knast, unschuldig. Then got clean. Im Knast clean geworden, aber hinterher keine Arbeit gefunden. The economy just was nothing. Arbeit gibt es in all diesen Kleinstädten wie Madison nach dem Ende der Kohleindustrie eigentlich nur noch bei McDonald's, Wendy's oder Pizza Hut. In der alten Hauptstraße sind viele Läden verrammelt. Nur Apotheken gibt es überall reichlich. Und Kirchen. Well, I moved to Cincinnati and I learned Nach Cincinnati gegangen, Fußbodenleger gelernt and out there, und da ging es dann mit Heroin los. I was making $1,000 a week. $1,000 die Woche gemacht und alles in den Arm geschossen. But it all went up my arm. Aber dann hörte ich von Subutex. Subutex ist reines Buprenorphin. Okay. Stillt die Sucht, ohne Halt zu machen. And that worked fine for me. Das vertrug ich gut. No headaches, and I felt normal. Keine Kopfschmerzen, kein I didn't get high from it or anything like that. Wird in West Virginia aber nur schwangeren Frauen verschrieben. Also muss ich jetzt immer nach Maryland, den Nachbarstaat. Da kriege ich meine monatliche Ration. Ich, ein Veteran des Afghanistan- und Irakkriegs, muss jeden Monat in einen anderen Staat fahren, um mir mein Medikament zu holen. Trotzdem, es ist ein Gottesgeschenk. Ich habe meine tägliche Dosis, krieg meine Sachen gebacken. Nächste Woche fange ich als Staplerfahrer an. Mein Leben hat sich um 180 Grad gewendet. Kein Gedanke an Heroin. Ich habe das Sorgerecht für meinen Sohn, der ist 13. Ich wecke ihn morgens, bringe ihn zum Bus. But Methamphetamines has taken this town over. Aber die ganze Stadt ist jetzt auf Meth. Ich habe meine beiden Brüder dadurch verloren und auch meinen besten Freund. My best friend forever to it. And it just makes these people insane. Die Leute werden davon völlig verrückt. Now, like with the Subutex, I don't get high from it. Subutex macht nicht high. Ich bin normal. It keeps me normal. And that's all I want to be is normal. Und das ist alles, was ich will. In der Kneipe liegt der Mann immer noch leblos auf dem Boden. Einer der Polizisten schickt barsch zwei Neugierige weg. Der Mann sei von der Toilette zurückgekommen und dann urplötzlich vom Hocker gefallen, sagt die Frau hinterm Tresen. Vielleicht doch keine Überdosis. Er sieht so gar nicht aus wie die vielen Drogenabhängigen, die nur noch Haut und Knochen sind. Der Bruder habe irgendwas von Diabetes gesagt, meint sie. Der Sanitäter glaubt das nicht. Er saugt dem Bewusstlosen den Schleim aus der Nase, will ihn aber lieber im Rettungswagen weiter behandeln. Welcome to the Sackler Museum. Willkommen im Sackler Museum. My name is Walter Wu, and the tour that I'll be leading you to. Ich bin Walter Wu. Buddhist art tour. Wir machen heute eine Führung zu buddhistischer Kunst. Ein ganzer Raum nur mit Glocken. Ein Raum weiter Skulpturen von Ganesh, von Shiva, all den indischen Göttern und alles vom Feinsten. Die Ausstellung nebenan heißt Promise of Paradise. The Sackler Museum. Original collection was donated by Arthur M. Sackler in 1982. Die ursprüngliche Sammlung war ein Geschenk von Arthur M. Sackler. He's a medical doctor. Er war Arzt, machte sein Geld mit medizinischen Zeitschriften und der Herstellung von Medikamenten. Manufacture of drugs. And he donated 1982 schenkte er dem Museum 1000 Objekte. Money also to establish the museum. Außerdem spendete er Geld für den Bau. Die Sackler Gallery ist Teil der berühmten Smithsonian Institution und damit Teil der großen Museen in der Hauptstadt Washington. He collected collections. Er sammelte Sammlungen. He didn't do everything on his own. Wenn er eine Sammlung sah, hat er sie einfach komplett aufgekauft. He bought the whole thing. He had that much money. He didn't have time. Er hatte so viel Geld, aber keine Zeit. Auch im New Yorker Metropolitan Museum gibt es einen Sackler-Flügel. Darin der ägyptische Tempel von Dendur, der in den 1960ern vor dem Untergang in einem Stausee des Nil bewahrt wurde. An der Wand ein großes Metallschild mit den Namen der drei Brüder, die die beeindruckende Halle mit der Glasfront gestiftet haben. Arthur M. Sackler, Mortimer D. Sackler, Raymond R. Sackler. In vielen Museen der Welt sind Sammlungen oder Räume nach ihnen oder ihren Nachkommen benannt. Die drei Brüder waren Ärzte aus Brooklyn. Arthur, der Älteste, war besonders erfolgreich, nicht nur als Psychiater, sondern auch als Verleger einer medizinischen Fachzeitschrift und vor allem als Werbefachmann. Heute gehören die Sacklers zu den reichsten Familien der USA und zu den größten Spendern für Kultur und Wissenschaft. Weil sie sehr diskret sind, hat bisher nie jemand gefragt, womit sie so reich geworden sind. Aber das ist vorbei. Plötzlich wird es laut in der Tempelhalle. Der heilige Museumsfrieden hat ein abruptes Ende. Schämt euch, Sacklers! Tablettenröhrchen fliegen zu Hunderten in das Wasserbecken um den Tempel. Nan Goldin, weltbekannte Künstlerin und Fotografin, führt den Protest an, weil sie Sacklers Kundin war. Nach einer Handoperation in Berlin wurde ihr, obwohl sie früher schon mal heroinabhängig war, Oxycontin verschrieben. 4 Jahre lang kam Goldin nicht mehr von den Opiaten runter. Der Wirkstoff von Oxycontin ist Oxycodon, ein halbsynthetisches Opiat. 1917 in Deutschland entdeckt, wurde es unter dem Namen Eukodal von der Firma Merck vertrieben. Hitler verlangte in seinem letzten Jahr oft nach Eukodal, von Leibarzt Morell persönlich gespritzt. Eukodal wurde in Deutschland 1990 vom Markt genommen. Nur 5 Jahre später wurde Oxycodon unter dem Namen Oxycontin in den USA zugelassen. 3 Jahre danach kam es auch hier als Oxygesic auf den Markt. Es ist absurd. Während Heroin als Teufelszeug streng verboten bleibt, wird Oxycodon, sein engster chemischer Verwandter, plötzlich als wunderbares Schmerzmittel beworben. Oxycontin ist ein Produkt von Purdue Pharma. Und Purdue Pharma gehörte den Sackler-Brüdern und ist bis heute in Familienbesitz. Daher die Forderung der Protestierenden, das Geld, das mit Oxycontin gemacht wird, nicht in schöne Kunsttempel, sondern in die Hilfe für Drogenabhängige zu stecken. Der Mann ist noch immer bewusstlos, atmet jetzt aber etwas regelmäßiger. Absaugen. Der Sanitäter ist sich noch immer nicht sicher, was die Ursache ist. Er versucht Naloxon zu spritzen, einen Opiat-Antagonisten, der das Atemzentrum, das bei einer Überdosis gelähmt wird, sofort wieder aktiviert. Aber der Blutdruck ist im Keller und er kann die Vene nicht finden. Einer schneidet die Hose des Mannes auf. Er findet ein Tütchen mit weißem Pulver. Damit scheint es klar. Doch eine Überdosis. Die Zulassung von Oxycontin wurde in den USA von einer intensiven Kampagne begleitet, die die übliche Schmerzbehandlung für unzureichend erklärte. Kranke müssten unnötig leiden, weil ihnen von den Ärzten die wirksamsten Medikamente vorenthalten würden. Information. Patientenverbände, von der Pharmaindustrie finanziert, bliesen ins selbe Horn. Ärzten wurde gedroht, dass sie wegen unzureichender Behandlung von Patienten belangt werden könnten. Opioide sollten nun nicht mehr allein Tumorpatienten und Todkranken vorbehalten sein, sondern auch bei starkem chronischen Schmerz wie Rückenschmerz oder Migräne eingesetzt werden. There's no question that our best, strongest pain medicines are the opioids. Es besteht kein Zweifel, dass unsere beste und wirksamste Medizin gegen den Schmerz die Opioide sind. Aus einem Werbevideo von Purdue Pharma. But these are the same drugs that have a reputation for causing addiction and other terrible things. Aber gerade von diesen Medikamenten heißt es, sie würden abhängig machen und andere schreckliche Dinge. Now, in fact, the rate of addiction amongst pain patients who are treated by doctors is much less than 1%. Tatsächlich aber liegt die Abhängigkeitsrate von Schmerzpatienten in ärztlicher Behandlung weit unter 1%. Das war die zentrale Aussage, die den Ärzten wieder und wieder eingetrichtert wurde. Weit weniger als 1% der Patienten werden abhängig. Schmerz wurde neben Puls, Atmung, Temperatur und Blutdruck zum 5. Vitalzeichen erklärt. Seine Intensität war vom Patienten selbst in einer Skala von 1 bis 10 anzukreuzen. Auf Fragebögen sollten Krankenhauspatienten nun eintragen, ob ihr Schmerz ausreichend behandelt worden sei. Der Begriff Opiophobie wurde geprägt, um jede Zurückhaltung bei der Verschreibung von Opiaten als krankhaft zu denunzieren. We doctors were wrong in thinking that opioids can't be used long term. They can be and they should be. Wir Ärzte dachten zu Unrecht, dass Opioide nicht auf Dauer angewendet werden könnten. Sie können und sollten. Genau wie das deutsche Eukodalretard sollte auch Oxycontin seinen Wirkstoff verlangsamt freisetzen. Mehr Information. Eine Pille für 12 Stunden, das war das Versprechen. Deshalb sei auch die Suchtgefahr gering, behauptete Purdue. Kein High, keine Sucht. So die Logik. Die FDA, die Food and Drug Administration, nahm diese Behauptung für bare Münze und ließ Oxycontin Ende 1995 auch für die Behandlung chronischer, nicht tumorbedingter Schmerzen zu. Dass der Chef der FDA 3 Jahre später bei Purdue Pharma arbeitete, war gewiss reiner Zufall. Der Profit von Purdue stieg von $1 Million im Jahr 1994 auf über 3 Milliarden im Jahr 2010. Oxycontin war zeitweise das meistverkaufte Schmerzmittel in den USA. Die Sacklers verdienten damit über $16 Milliarden. Purdue Pharma hat sich zwar 2007 der Falschinformation für schuldig erklärt und gut $600 Millionen Strafe gezahlt. Der gesamtgesellschaftliche Schaden jedoch, den die Opiate anrichten, wird heute auf über 100 Milliarden geschätzt, pro Jahr. Der Sunny stochert dem Bewusstlosen immer noch im Arm rum, aber das wird nichts mit der Vene. Also Naloxon über die Nase, das geht immer. Sofort wird das Schnarchen etwas lauter. Gary! Gleich noch eine Packung hinterher. Gary! Dann ist die Atmung wieder da. Gary, can you hear me? Nur aufwachen will er nicht. Hey! Hey, I see him. Aber er muss eh ins Krankenhaus, schon wegen der Platzwunde. You overdosed and you fell and hit your head, okay? Are you crazy? Am I crazy? The back of your head split wide open, man. Hold on, hold still. Hold still. Swallow. Okay, I know you're all right. We're going to get you up to the hospital, get you looked at, okay? No, I don't know. Yeah, you got to go. Hey, thanks, guys. We'll follow you up. All right, you ready? Arthur war der älteste der 3 Sackler-Brüder. Anfang der 1960er hatte er im Auftrag von Hoffmann La Roche eine völlig neue Werbekampagne für Valium und Librium gestartet. Mit hübschen Werbegeschenken und vor allem mit Pharmavertretern, die die Ärzte aufsuchten. Das war seine große Erfindung. Valium wurde zum ersten Medikament, das in den USA die 100-Millionen-Dollar-Grenze knackte. Und auch Nan Goldin wurde als junger Frau Valium verschrieben. Diese Werbekampagne wurde jetzt neu aufgelegt und auf die Spitze getrieben. Purdue hatte zeitweise 1000 Vertreter und darunter auch hübsche Vertreterinnen unter Vertrag, die sich Provisionen von bis zu $200.000 pro Jahr verdienen konnten. Dafür wurden sie gezielt in die vergessensten Ecken der USA geschickt, in Gegenden wie die Appalachen und die Reservate der First Nations. In diesen verarmten Landstrichen mit ihrer wunderbaren Natur wurde nun das große Geschäft mit den Opiaten gemacht. Eine Apotheke im Dörfchen Kermit im tiefsten West Virginia schob in 2 Jahren 9 Millionen opiatbasierte Schmerztabletten über den Tresen. Genug Information. Purdue selbst lieferte den passenden Slogan dazu. Start with it, stay with it. Was ist der Unterschied zwischen einem Medikament und einer Droge? Was ist der Unterschied zwischen einer Pharmafirma und einem Drogenkartell? Fährt man heute durch diese Gegenden, in denen Trump den meisten Rückhalt findet, ist das Elend auf den ersten Blick zu sehen. Während die Menschen in der US-amerikanischen Provinz sonst eher mit Fettleibigkeit zu kämpfen haben, sind hier zu viele nur noch Haut und Knochen. Auf Grundstücken und Veranden häuft sich der Unrat. Viele Häuser sind verrammelt. Die wenigen Fußgänger sehen sowieso fast alle wie drogenabhängig aus. Chris Lowry von der Feuerwehr in Portsmouth zeigt mir, wo die meisten Notrufe herkommen. So this is basically we're getting into what we call our East End. Das ist unser East End. A lot of times where we'll find a lot of these. Und das ist noch gar nichts. Oh yeah, that's nothing. Häuser mit schmutzigen zugehängten Fenstern. Eine Südstaatenflagge mit Totenkopf. Auf einer vermüllten Veranda steht ein vielleicht dreijähriger Junge und schaut mit großen Augen durch ein Gitter auf die Straße. But I've been in all these houses. Yeah? Ich war schon in all diesen Häusern. Morgens waren sie wegen eines Notrufs hier. Das Paar lag reglos auf der Veranda. Die beiden schliefen aber nur. Crystal! Crystal! Crystal liegt immer noch auf dem Sofa. You straight? You good? What are you doing? Hebt nur müde den Kopf. You're not on anything, are you? All right. Huh? 1902 Kindle. All right. Be good. As long as she can answer your question, of course that. Solange sie antworten kann, ist alles okay. I knew her back when. Ich kannte sie schon, als sie noch als Prostituierte unterwegs war. Prostitution, but she was still had her teeth, and she's just. Da hatte sie noch ihre Zähne, aber jetzt ist sie ganz tief unten. I've never seen her cleaned up. In the city of Portsmouth, you can't sleep in your car or you can't sleep on the front porch because you're automatically overdosed and everybody drives by is on call in as an overdose. In Portsmouth kann man nicht mehr im Auto schlafen oder auf der Veranda, weil jeder denkt, es sei eine Überdosis. Alle hier kennen das Foto der Polizei aus East Liverpool, Ohio. Die Eltern vorn im Auto bewusstlos, die Köpfe wie verrenkt, die Münder weit offen und auf der Rückbank der vierjährige Sohn. Das Bild war ein Weckruf für das ganze Land. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Almost heaven. You like that? Someday I'll play it for you on the harmonica. Huh? You don't like that? All right. Hang on. Just wait a minute. Bud Sears ist 83. Dreimal pro Woche kommt er ins Thomas Hospital in Charleston, West Virginia. Früher war er Ingenieur. Dann hat er jahrelang seine schwerkranke Frau gepflegt. Nach ihrem Tod aber spürte er eine große Leere, bis er von diesen Babys hörte. Und als ich mich als Ehrenamtlicher meldete, hat man mich gefragt, was wollen Sie denn machen, Mr. Sears? The lady says, what would you like to do, Mr. Sears? Und ich sagte, ich will Babys schaukeln. I'd like to rock babies. You'd like to what? Was wollen Sie? I want to rock babies. Can I rock babies? Babys wiegen. Geht das? Well, I suppose. Na, ich denke schon. So I've been here over 3 years. Und jetzt bin ich seit 3 Jahren hier. I'm sorry. Bud kümmert sich um Neugeborene von Müttern, die auf Droge sind. Die Babys kommen mit Entzugserscheinungen auf die Welt, sind unruhig, können nicht richtig trinken und schlafen. Und die Mütter wollen oft von ihren Babys nichts wissen. Oh, thank you. That was very nice. That was a very nice burp. Ein feines Bäuerchen. Yeah, it's hard to sing when you're burping. And look how much better you feel. Siehst du, gleich geht's dir viel besser. Yeah, you must always smile. Es ist ein Notstand, mit dem jetzt viele Regionen der USA zu kämpfen haben. Das gilt auch für Portsmouth. Kinder werden jetzt schon in anderen Staaten untergebracht, denn Pflegeeltern sind in ganz Ohio nicht mehr zu finden. Foster Parents Needed ist immer wieder auf Schildern zu lesen. Dass Portsmouth schon Anfang der 2000er einer der Hotspots der Opiatepidemie war, hat die Stadt wesentlich einem Mann zu verdanken, Dr. David Proctor. Proctor kam in den 1980er Jahren aus Kanada als gewöhnlicher Hausarzt nach Ohio und entdeckte bald ein einträgliches Geschäftsfeld. Nach dem Ende der Stahl- und Kohleindustrie oder, wie in Portsmouth, der Schuhfabriken, verhalf er ziemlich gesunden Menschen, die ihre Arbeit verloren hatten, zu einer Arbeitsunfähigkeitsrente. The hospital liked it because he ordered lots of tests. Dem Krankenhaus war das natürlich recht, weil er viele Untersuchungen machen ließ. It was really good for business. Ein gutes Geschäft. Damals arbeitete Lisa Roberts dort als Schwester. Und bald galt er als der Doc, wenn es um Arbeitsunfähigkeit ging. Help with your disability. Heute koordiniert Lisa die Aktivitäten der Stadt zur Bewältigung der Drogenkrise. Er sah sehr gut aus und sehr extravagant. Diamanten, dicke Halsketten, und immer solche DeLorean-Sportwagen. Die Türen öffneten sich nach oben und dann stieg er aus. Pelzstiefel an den Füßen und machte seine Runden im Krankenhaus. Im Pelzmantel und mit Zigarette im Mund. Das hatte schon was. He was actually always very nice to the nurses. In fact, er war immer nett zu den Schwestern. Mit manchen hatte er was laufen. I mean, he was kind of like a little soap opera doctor, but wie so ein Arzt aus dem Groschenroman. Very good about kind of figuring out. Und er war total gut darin zu wissen, was die Menschen brauchten oder hören wollten. If the people were religious, he would do a faith. Wenn sie religiös waren, machte er eine Heilungszeremonie, legte ihnen die Hand auf und befahl den Dämonen zu verschwinden und so. Er war eine Art Chamäleon, aber seine Patienten liebten ihn. Bis heute verteidigen ihn viele Leute. Auch wenn er nicht mehr in die USA zurück darf. Nach ein paar Jahren verlegte Dr. Proctor seine Praxis in ein großes, beigefarbenes Lagergebäude auf der anderen Seite des Ohio, ein paar Meilen nur von Portsmouth. Als dann Oxycontin seinen Siegeszug antrat, erfand Proctor ein Geschäftsmodell, das bald darauf überall in den USA Nachahmer fand, die sogenannte Pill Mill, zu Deutsch Pillenmühle. Die funktioniert in der Regel so. Der Patient zahlt $200 in bar, wird kurz gewogen, vielleicht noch der Blutdruck gemessen. Damit ist der ärztlichen Sorgfalt Genüge getan. Und weil er über Rückenschmerzen, Migräne, Gelenkschmerzen oder sonst was klagt, hält er im nächsten Moment ein Rezept über hunderte von opiathaltigen Tabletten in der Hand. Eine 3-Monats-Ration, mit der sich im Handumdrehen aus $200 ein paar Tausend machen lassen. Dr. Proctor konnte sich bald kaum noch vor Patienten retten. Typically what you saw was just a lot of cars just lined up, you know, the street where. Üblicherweise war alles voller Autos, die ganze Straße entlang und eine Schlange von Menschen. Like 150. So um die 150. Eigentlich hätte man jemand gebraucht, der den Verkehr regelt. Erst nach Jahren setzte die Polizei dem Treiben ein Ende. Und es kam zum Prozess. So when he was indicted and he was going to trial. Kurz bevor das Urteil gesprochen werden sollte, versuchte er verkleidet über die kanadische Grenze abzuhauen, um von da auf die Cayman-Inseln zu fliegen. Dahin hatte sein Anwalt vorher das Geld gebracht. Aber sie haben ihn geschnappt. Und kein Mensch weiß, wo das Geld am Ende geblieben ist. So the money ended up in the Cayman Islands. Dr. Proctor tried to get there, but he didn't make it. So I don't think anybody really knows who got that money. Dr. Proctor wurde zu 18 Jahren Gefängnis verknackt. Seine Mitarbeiter aber kopierten sofort sein Geschäftsmodell und machten eigene Schmerzkliniken auf. Sie holten Ärzte von außerhalb, denen ethische Grundsätze egal waren. Die stellten dann den ganzen Tag Rezepte aus, meist auf Oxycontin. Alle fuhren damit gut, Denn Patienten, die ihre Arbeit verloren, konnten mit Pillendealen die Zeit bis zum nächsten Job überbrücken. Andere besserten ihre Rente damit auf. Erst waren nur die armen Leute drauf, aber dann auch die Kinder von Krankenschwestern, Richtern, Polizisten. Wir sahen, wie unsere eigenen Kinder abhängig wurden. Die Kinder von Freunden, auch meine Tochter. Kinder von Bekannten starben. Manche verloren mehr als ein Kind. Denn eigentlich ist das Heroin in Pillenform. Um 2010 hatte Portsmouth die höchste Zahl an Überdosen von ganz Ohio. Und dazu ein Riesenproblem mit Kriminalität. Vielen Leuten reichte es. Nach 3 völlig überlaufenen Einwohnerversammlungen fanden in der ganzen Stadt Protestmärsche gegen die Pillmills statt. Die Märsche wurden größer und tatsächlich fanden in der 7. Woche in allen Schmerzkliniken Hausdurchsuchungen statt. Aber mittlerweile sind viele wieder runter von den Drogen. Und so haben wir jetzt eine richtige kleine Armee, die in der Drogenhilfe arbeitet, weil sie die eigene Erfahrung motiviert hat, anderen zu helfen. These are all old homes. They've turned into Auch das hatte mir Chris Lowry in Portsmouth gezeigt. 5 oder 6 schöne alte Villen von der Stadt gekauft. Das sind alles Häuser für Abhängige. Und das sind nur die Frauen. Überall in der Stadt sieht man Therapieeinrichtungen. Portsmouth ist heute beispielhaft für den Umgang mit der Epidemie. Auch dieser große Gebäudekomplex im Zentrum gehört dazu. Das war ursprünglich ein großes Schulzentrum. Ich war mal als Feuerwehrinspektor drin. Die Pausenklingel läutete gerade und überall kamen Erwachsene aus den Klassenzimmern. Ich habe gefragt, was ist denn hier los? Das sei das neue Beratungszentrum, hieß es. Alle Klassenräume waren voll. Es sieht aus, als ob die Recovery-Industrie die Schuhindustrie als größten Arbeitgeber abgelöst hat. What is it? No, you can do it with him. What is it? You can do it with him. I'll be gone at 2 o'clock. We'll go over and... Im Bewährungsbüro von Hamlin, einer Kleinstadt in West Virginia. Jeden Morgen ab 8 Uhr herrscht hier Hochbetrieb. Menschen kommen zu Gruppengesprächen, zur Therapie, zur praktischen Arbeit für die Gemeinde und vor allem für Drogentests. Alle paar Minuten tritt jemand durch die Tür, um gleich darauf mit dem Sozialarbeiter und einem Urinbecher auf der Toilette zu verschwinden. 4 bis 6 Mal pro Woche das gleiche Ritual. Wer schwänzt, landet im Knast. Das strenge Programm dauert mindestens 9 Monate und ist Auflage der sogenannten Drogengerichte. Ein Angebot für straffällige Drogenkonsumenten als Alternative zum Gefängnis. Mittlerweile gibt es über 3000 dieser Drug Courts in den USA. Und alle, die sich auf den Deal einlassen, müssen einmal pro Woche vor dem Richter erscheinen. In Hamlin und in Madison ist das William Thompson. My name's Judge Will Thompson. The Circuit Court Judge. Ich bin Kreisrichter für Boone County und Lincoln County in West Virginia. Which is Boone and Lincoln Counties. I run 2 adult. Ich leite 2 Drogengerichte für Erwachsene und 1 für Jugendliche. A drug court is. Es geht bei uns um Problemlösung. Problem solving court. The main focus of drug court is what's called incentives and sanctions. When they do something good, we reward them. When they do something bad, we punish them. Wir belohnen gutes Verhalten und bestrafen schlechtes, damit die Probanden das zu unterscheiden lernen. Ein einfaches Konzept, das aber ganz gut zu funktionieren scheint. Simple concept, but it seems to work quite well. Amy hat in der letzten Zeit eher Mist gebaut. Sie hat Heroin gespritzt. Beim Gedanken, morgen vor Richter Thompson zu stehen, ist ihr nicht wohl. I know I made a mistake. Ich weiß, dass es falsch war. And I have to go look them in the eye and tell them I made a mistake. Und ich werde ihnen in die Augen schauen und ihnen sagen, dass ich Mist gebaut habe. It was my choice. Es war meine Entscheidung. And I made the wrong choice. Und es war die falsche Entscheidung. Which obviously I'm pretty damn good at doing. Darin bin ich offenbar ziemlich gut. But that one stumble. Aber dieser eine Stolperer wird weder für mich noch für meine Genesung entscheidend sein. Trotzdem graut ihr vor dem kommenden Tag. Tomorrow we'll see. Morgen werden wir es sehen. And I will be a nervous wreck the entire time. Und ich werde die ganze Zeit höllisch nervös sein. Am nächsten Morgen, weil Richter Thompson in dieser Woche nicht die 50 Kilometer aus Madison kommt, wird er per Video zugeschaltet. Bewährungshelfer, Polizisten, Sozialarbeiterinnen und der Therapeut haben sich zunächst allein im Konferenzraum getroffen, um über die Entwicklung jedes einzelnen Probanden in der vergangenen Woche zu sprechen. Gegen 11 Uhr werden die Probanden dazugerufen. Die Nervosität ist spürbar. Zuerst Clarissa. Sie hat ihre Sache wieder gut gemacht. Sie ist hochschwanger, raucht wie ein Schlot, hat aber einen Partner, der keine Drogen nimmt und hofft, demnächst ihre einjährige Tochter zurückzubekommen. Weiter so und Beifall. Dann ist Amy dran. Strafsache West Virginia gegen Amy Porter. Du hast mir was zu erzählen? Yes, sir. Ja. Ich habe was genommen. Opiate? Yes, sir. Ja. Ich mache mir Sorgen. Innerhalb eines Monats zwei Rückfälle. Gibt es irgendeinen Grund dafür? Irgendwelchen Extra-Stress? Ich weiß ziemlich genau, was es ist. Und die Betreuer wissen auch Bescheid. Es hat mit ihrer ungeklärten Wohnsituation zu tun. Dann arbeite dran. Geh vor allem häufiger zu den Gruppenmeetings. Yes, sir. Und bis nächste Woche schreibst du mir ein paar Seiten, warum du rückfällig geworden bist. Normalerweise lobe ich bei Rückfällen nicht. Aber ich schätze deine Ehrlichkeit. Daher gibt es Beifall, aber ganz still. For being honest. Okay. See you back next week. Bis nächste Woche also. Die Drug Courts sind ein durchaus erfolgreiches Modell. Die Rückfallquote liegt um die 30%. Amy selbst glaubt, dass sie nur mit dieser fast totalen Kontrolle durch Bewährungshelfer, Therapeuten, Sozialarbeiter und Richter den Weg aus der Sucht schaffen kann. I was an active addict for 19 years. 19 Jahre lang war ich drogenabhängig. Ich habe mit Schmerztabletten angefangen und bin immer auf Opiaten geblieben. The fact that I'm even alive is a miracle. Dass ich noch am Leben bin, ist ein Wunder. In the beginning, they was everywhere. It was never a problem. Anfangs waren die Pillen überall. Then more people got addicted. Nie ein Problem. And then you had to get more ruthless in your drug addiction. Aber je mehr Leute abhängig wurden, desto skrupelloser musste man werden, um ranzukommen. When you're dope sick, you will do whatever it takes to get that feeling gone. Wenn man auf Entzug ist, macht man alles, um dieses Gefühl wegzukriegen. It's when you really start hurting the people that's the closest to you. Dann tut man sogar den Leuten weh, die einem am nächsten sind. And I'd look them dead in the eye, lie to them, steal from them, walk right out the front door with them. Ich habe ihnen in die Augen geschaut, sie angelogen, beklaut und bin zur Tür raus. Pain pills, money, stuff I could sell for money to buy the pills. Schmerztabletten, Geld, Zeug, das ich verticken konnte. There was no limit. I was an addict and I was proud to be an addict. Ich war abhängig und ich war stolz darauf. You know, I'm a dopehead. You're not. Fuck you. It was that simple. Ich bin ein Dopehead. Du nicht? Fuck you. So einfach war das. My kids became casualties of my drug use. They've never had a sober mom. Meine Kinder ever. Wurden zu Opfern meiner Abhängigkeit. I loved my drugs more than anything. Sie hatten nie eine nüchterne Mutter. Nie. So, by staying clean, indem ich jetzt clean bleibe, bauen sie nach und nach wieder Vertrauen auf. But when you spend your whole life being lied to and put to the side, aber es dauert, you know, denn sie wurden ihr Leben lang angelogen und zur Seite geschoben. It's gonna take years. Es wird Jahre brauchen. My dad is a crackhead. He'll always be a crackhead. Ich weiß, wovon ich spreche, denn mein Vater ist ein Crackhead. Every time. Und er wird immer einer bleiben. He's like my biggest trigger. Manchmal schafft er es für ein paar Monate ohne, aber dann ist er wieder drauf. Every time I get near him, I just want to go get high. Ich muss ihm absolut aus dem Weg gehen, denn sobald ich in seiner Nähe bin, will ich high sein. It's one I have to avoid completely. Honestly, I don't even know what state he lives in right now. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wo er jetzt lebt. And every day I wait on the phone call telling me that he's OD'd and died. Aber ich warte immer auf den Anruf mit der Nachricht, dass er an einer Überdosis gestorben ist. And it's gonna hurt like hell when I get that phone call. Und das wird höllisch wehtun. When I was little, I was daddy's girl, his shadow. Denn früher war ich immer daddy's Mädchen, sein Schatten. I can't deal with it no more. Aber es geht nicht mehr. I'm gonna make it. I'm not gonna be another OD. Ich werde kein weiterer Fall für die Statistik. I'm so sick of hearing about the ODs. Keine weitere Überdosis. Too many times. Ich bin es so leid, von Überdosen zu hören. Lost really good friends. All die guten Freunde, die ich verloren habe. I've done this for too long. I don't have another run left in me. Ich habe keinen weiteren Versuch. It's literally get clean or die. Es gibt nur clean werden oder sterben. Guten Morgen. How you guys doing? Good. So, I think we gotta let them know we're out here a little bit. Die sollen mitkriegen, dass wir hier draußen sind. We gotta get a little bit loud, get a little bit excited. Also lass uns ruhig ein bisschen laut sein. Vielleicht 50 Aktivisten haben sich an diesem windigen, grauen Morgen vor dem Hochhaus des Bundesgerichts in Cleveland versammelt, um ihren Protest zum Ausdruck zu bringen. Heute tagt hier zum zweiten Mal ein Gericht, das die Klage hunderter Städte, Kreise und US-Staaten gegen Pharmaproduzenten, Großhändler und Apothekerverbände verhandelt, deren Geschäftsgebaren für geschätzte 2 Millionen Opiatabhängige verantwortlich ist. Listen, my name is Travis Bornstein. I lost my son Tyler. Ich heiße Travis Bornstein. 2014 ist mein Sohn Tyler an einer Überdosis Heroin mit Fentanyl gestorben. Tyler hatte 2009 die Highschool mit Bestnote abgeschlossen. Travis erzählt von den Erfolgen seines Sohns. Bester in der Schule, Spitzengolfspieler, Footballer, Triathlet. Aber nach mehreren Armbrüchen und 2 OPs immer wieder Schmerzmittel gekriegt. Opioide. So fing es an. 4 von 5 Heroinabhängigen haben mit Schmerzmitteln auf Rezept angefangen. Das ist das Problem in allen Gemeinden, in der ganzen Gesellschaft. Big Pharma überschüttet uns mit Opioiden. Alle Aktivisten hier haben erlebt, wie Familien zerstört wurden, weil Kinder, Mütter, Väter, Geschwister durch Unfälle oder Erkrankungen an Opiate gelangten, um dann, als die Verschreibungen zurückgefahren wurden, auf Heroin umzusteigen. Das war seit Mitte der 90er Jahre überall günstig zu haben. Seit Mexikaner aus der Provinz Nayarit entdeckt hatten, dass Opiumanbau mehr einbringt als Zuckerrohr. Sie lieferten saubere Ware zuverlässig frei Haus wie ein Pizzaservice, bis ihnen irgendwann die Polizei auf die Spur kam und andere Drogenkartelle das Geschäft übernahmen, die ihr Heroin nun mit billigem Fentanyl strecken. So ultimately what happened with Tyler on September 28th of 2014, Tyler was in the process of overdosing. Was also passierte mit Tyler am 28. September 2014? He took my son to a vacant lot and he dumped him in the field and he left him there to die. Er hatte eine Überdosis genommen und die Person, mit der er zusammen war, hat nicht den Notarzt gerufen, sondern meinen Sohn zu einem verlassenen Grundstück gefahren, ihn da abgeladen und sterben lassen. Und genau das geschieht hier überall. Big Pharma muss endlich dafür zur Verantwortung gezogen werden. Pharmaceuticals must be held accountable. Unter dem Motto Milliarden, nicht Millionen fordern sie, die Profiteure der Opiat-Epidemie, die Eigner und Aktionäre, angemessen an den Folgekosten zu beteiligen, für die der Staat angeblich kein Geld hat. We need a settlement for money. Wir wollen einen Vergleich gegen Geld. That we get the funds necessary for treatment and to help with this epidemic. Denn wir brauchen Mittel für Behandlung und Hilfe bei dieser Epidemie. Emily Walden ist eine sorgfältig geschminkte blonde Frau in den 40ern. Mitten in der Nacht ist sie in Louisville, Kentucky losgefahren, um hier zu protestieren. But we also need criminal charges and I don't know how to make that happen. Aber wir brauchen auch richtige Strafen. Ich weiß nur nicht, wie wir das schaffen sollen. Sie haben bei der Vermarktung ihrer Medikamente gelogen, haben damit Profite gemacht und jetzt sterben 65.000 Menschen im Jahr. Für mich ist das Mord. I consider it murder. Emilys Sohn war bei der Armee, ein patriotischer junger Mann voller Idealismus. Als Kind hatte er mehrmals im Krankenhaus Opioide bekommen. Mit 18 probierte er auf einer Party Oxycontin und kam von den Drogen nicht mehr weg, bis ihn 3 Jahre später eine Überdosis tötete. Seit seinem Tod ist in Emilys Leben nichts mehr, wie es war. Monatelang war sie vom Schmerz wie gelähmt, bis sie anfing, dafür zu kämpfen, dass anderen nicht das Gleiche widerfährt. Doch Menschen wie Emily machen sich mit ihrem Engagement nicht nur Freunde. Viele chronische Schmerzpatienten fürchten, wegen restriktiverer Vorschriften plötzlich ohne Pillen dazustehen. Sie gleichen den Waffenfreunden, die zornig für ihr Recht auf Selbstverteidigung kämpfen. Jeder Eingriff des Staates ist für sie nichts als eine Einschränkung ihrer Freiheit. Und sie haben mächtige Verbündete. Allein 3 Pharma-Großhändler gehören zu den 15 umsatzstärksten Unternehmen der USA. Gleich hinter Walmart, Apple und Exxon. Mit Strafen von ein paar 100 Millionen können sie gut leben, haben sie doch mit den Opiaten schon ein Vielfaches verdient. Mittlerweile sind die Vorschriften zur Opiatverschreibung wesentlich restriktiver. Der Verbrauch ist deutlich gesunken, doch immer noch höher als sonst überall in der Welt. Daran wird sich auch wenig ändern, denn die Pharmaindustrie stellt die wichtigste Lobbygruppe in Washington und sorgt dafür, dass die Politik ihre Interessen immer im Blick behält. Über 90% der Mitglieder des US-Kongresses haben vom Pharma-Business Geld für ihre Kampagnen angenommen. Und auch die Kulturinstitutionen möchten nicht auf die Zuwendungen von Leuten wie den Sacklers verzichten. Deshalb weist Nan Goldin zu Recht darauf hin, dass die edlen Museen mit ihren Schätzen und die kaputten Mobile Homes in Ohio 2 Seiten derselben Medaille sind. They need to fund treatment. Thousands are dying every day. Sie müssen für die Behandlungen zahlen. Tausende sterben. Und jetzt wollen sie in Europa Geschäfte machen. Dort die Leute töten. Epilog. Los opioides son analgésicos muy seguros, de hecho más seguros que otros que pensamos que no son que lo son como los antiinflamatorios o el paracetamol. Opioide sind sehr sichere Schmerzmittel. Tatsächlich sicherer als Entzündungshemmer oder Paracetamol, die wir im Allgemeinen für sicher halten. Dr. Sass de la Torre spricht für den Verband der spanischen Hausärzte. Der Verband fordert seine Mitglieder dazu auf, endlich die Angst vor Opiaten abzulegen. Die seien weit weniger gefährlich als oft behauptet. Man propagiert genau das, was in den USA angesichts der Opiatkrise gerade wieder revidiert wird. So ist es kein Wunder, dass sich in den vergangenen 10 Jahren in Spanien wie in vielen europäischen Ländern die Verschreibungen von Opioiden verdoppelt haben. Dass solche Aussagen mit Zuwendungen von Pharmafirmen in Verbindung stehen, lässt sich nur vermuten. Dokumentiert ist jedoch, dass der Verband der spanischen Hausärzte 2016 knapp 600.000 Euro von der Pharmaindustrie erhielt, davon allein 66.000 von der Firma Mundi Pharma. Mundi Pharma gehört genau wie Purdue Pharma der Sackler-Familie und agiert weltweit mit mehr oder weniger demselben Portfolio, fokussiert auf Schmerzbehandlung. Mit Europa und den aufstrebenden Ländern Asiens und Lateinamerikas setzt man auf zukunftsträchtige Märkte. Als neuen Werbepartner konnte man den Fußballclub Manchester City gewinnen. Auch in Deutschland erhalten jedes Jahr Hunderte von Ärzten, Fachverbänden und Kliniken Zuwendungen von Mundi Pharma. Die Hersteller versuchen mit allen Mitteln, Opioide bei der Behandlung von chronischem, nicht tumorbedingtem Schmerz als erste Wahl darzustellen. Sie werben in Fachzeitschriften, schicken ihre Vertreter in die Praxen. Sie veranstalten sogenannte Fortbildungen in feinen Hotels und edlen Ressorts. unterstützen Selbsthilfeorganisationen von Patienten, Fachverbände und Institutionen und sie finanzieren wissenschaftliche Studien und andere Publikationen, die dann gern in ihrem Sinne ausfallen. Sie haben sich so erfolgreich als unerlässliche Partner angedient, dass es kaum noch unabhängige Stimmen zum Thema Schmerz gibt. Ein wichtiger Kooperationspartner von Mundi Pharma ist Professor Jürgen Osterbrink. Er war Leiter des fünfjährigen Projekts Münster Schmerzfreie Stadt, das ebenfalls von der Firma gesponsert wurde. Der ärztliche Umgang mit Schmerz ist gewiss häufig verbesserungsfähig. Schmerzfreie Stadt, schmerzfreies Krankenhaus und ähnliche Slogans wecken aber falsche Erwartungen. Diese sogenannte schmerzfreie Stadt Münster, das ist ja einfach unverfroren, solche Sachen zu behaupten. Und natürlich gefährlich. Das kann man sich ja vorstellen, was das für ein Bewusstsein bei Patienten erzeugt. Professor Christian Stein ist Leiter der Anästhesiologie an der Berliner Charité. Ich weiß, woher diese Bezeichnungen kommen. Und natürlich wird hier versucht, auch mit Werbemaßnahmen darauf hinzuwirken, dass Opiate verschrieben werden, und zwar immer mehr Opiate. Als Freibrief für den Einsatz von Opiaten dient das sogenannte Schmerzgedächtnis. Damit akuter Schmerz sich nicht physiologisch einschleifen könne, müsse man ihn unbedingt mit stärksten Medikamenten betäuben. Ein weiteres Einfallstor für die Opiathersteller ist der chronische Schmerz ohne klare physiologische Ursache. Eigentlich Symptom oder körperlicher Ausdruck eines Konflikts, versucht die Pharmaindustrie daraus ein eigenes Krankheitsbild zu konstruieren, dem nur mit Opioiden beizukommen sei. Damit hat sie Erfolg. Deutschland liegt beim weltweiten Opiatverbrauch nach den USA und Kanada ganz weit vorn. Und der Löwenanteil der Verschreibungen betrifft Patienten mit chronischen Schmerzen, obwohl Opiate genau dagegen nur selten helfen. Tatsache ist, dass in Deutschland zu viele Opiate verschrieben werden und dass die auch den falschen Patienten verschrieben werden. Und zwar zum Beispiel der chronische Rückenschmerzpatient oder der chronische Kopfschmerzpatient. Und da werden viel zu häufig und auch fälschlicherweise Opiate verschrieben. Das sind einfach die falschen Medikamente. Diese Art von Schmerz muss eben ganz anders behandelt werden. Die kann nicht allein durch Medikamente behandelt werden. Eine umfassende Diagnostik von chronischem Schmerz findet aber hierzulande nur an einem knappen Dutzend Kliniken statt. Es besteht also Unterversorgung, soweit es um die Analyse auch der psychosozialen Ursachen und um interdisziplinäre Formen der Behandlung geht. Doch je weniger nach den Ursachen geschaut wird, desto verlockender der Griff zu den Opiaten. Ready to use. Pull off red safety guard. Painkillers. Die Opiatkrise in den USA. Feature von Lorenz Rollhäuser. To inject, place black end against outer thigh. Then press firmly and hold in place for 5 seconds. Es sprachen Bernhard Schütz, Thomas Arnold, Martin Engler und Britta Steffenhagen. 5, 4, 3, 2, 1. Technische Realisation und Regie, der Autor. Redaktion Christiane Glas. Injection complete. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk. 2018.